Das zeigte sich nach dem 7. Oktober, als die Hamas Israel überfiel und bei ihrem Terrorangriff hunderte Menschen grausam abschlachtete. Tagelang äußerte sich die AfD-Spitze nicht, weder Alice Weidel, die sonst keine Gelegenheit für eine Meinungsäußerung auslässt, und auch nicht Tino Chrupalla. Dann kam von letzterem am 11. Oktober 2023 folgender Tweet: Der Angriff der Hamas auf Israel ist zu verurteilen. Ich trauere um alle Kriegstoten. Jetzt müssen Staaten der Region auf Deeskalation setzen, um einen Flächenbrand abzuwenden. Diplomatie ist das Gebot der Stunde. Eine tragfähige Lösung für alle Seiten muss das Ziel sein. Hier spiegelt sich die Ideologie der multipolaren Weltordnung von Kitsoudis und Dugin wider. Die Staaten der Region, nicht die USA als raumfremde Macht, sollen das Problem lösen. Wenn dieser Tweet Wirklichkeit werden würde und Syrien, Türkei, Iran oder Ägypten das alleinige Sagen hätten, stünde die Existenz Israels auf dem Spiel. Ziel: Untergang der westlichen Welt und Abschaffung der Menschenrechte. Einer dieser Funktionäre ist der schon mehrfach genannte Maximilian Krah. Auf Seite 100 in seinem Buch setzt er offen auf den Sieg Russlands. Er sieht den russischen Angriff auf die Ukraine als Fanal im Kampf gegen die westliche Welt. Zitat: Die ökonomische, kulturelle und politische Macht des Westens erodiert. Falls Russland mit seinem Vorhaben nicht komplett scheitert, wird es schnell eine andere Weltordnung und ein anderes Völkerrecht geben. Ohnehin aktive Veränderungsprozesse werden sichtbar und beschleunigt. Die politische Rechte kann dabei gewinnen. Zitat Ende. Das Buch von Krah erschüttert selbst dessen Parteifreund, den AfD-Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter. Der schreibt in einer Rezension auf seiner Webseite über Krahs Buch: Sein Manifest ist ausdrücklich antikonservativ, antiliberal, antifreiheitlich, antibürgerlich, antichristlich, antiindividuell, antirechtsstaatlich, antivölkerrechtlich, antiethisch und antisouveränistisch, vor allem aber antianglosächsisch und antiwestlich. Ich jedenfalls will den Praxistest seiner Ansichten in Deutschland niemals erleben müssen. Norbert Kleinwächter sitzt zwar noch im Bundestag, aber seine Stimme wird in der AfD nicht mehr gehört. Krah hat das Ruder übernommen und er fühlt sich siegessicher. Auf TikTok predigt Krah die neue Männlichkeit der rechten Welt. Echte Männer sind rechts. Und Krah steht nicht allein. Björn Höcke, der Parteichef von Thüringen, der bei der Landtagswahl im September 2024 nach den Umfragen vom April 2024 über 30% der Stimmen erwarten kann, stellt sich offen auf die Seite Russlands. Höcke hielt eine dahingehende Rede bereits 2022 in Gera, wohl nicht zufällig, am Tag der deutschen Einheit.